Kundgabe 6001 Empfangen durch Bertha Dudde am 13.07.1954 Falsche Christi und Propheten Wirken des Satans Die Absicht des Satans ist, Verwirrung anzurichten unter den Gläubigen, unter denen, die er für sich als verloren erkennt. Und die er dennoch zurückzugewinnen hofft. Er ist voller Tücke und List und er findet immer wieder Mittel, die er in Anwendung bringt. Und er scheut sich nicht, sich zu tarnen und scheinbar mit mir zu gehen. Er scheut sich nicht, Licht vorzutäuschen, um das wahre Licht auszulöschen und die Menschen in größter Finsternis zurückzulassen. Er ist gefährlich, aber doch zu erkennen von denen, die sich mir hingegeben haben und darum auch von mir geschützt werden, denen ich darum auch die Gabe der Unterscheidung schenke, die ihn auch durch die Maske erkennt. Denket daran, dass die Zeit des Endes gekommen ist und dass er von nichts zurückschrecket, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Denket daran, dass viele falsche Christen und falsche Propheten erstehen werden in der Zeit des Endes, dass er sich hinter jenen verbirgt und seid daher wachsam und verharret im Gebet. Denn die Verbindung mit mir ist der beste Schutz vor ihm. So ihr mich bei euch weinen lasset, kann er nicht gegenwärtig sein. So ihr aber strauchelt oder euch abwendet von mir, und sei es auch nur für kurze Zeit, dann sucht er einzuschlüpfen, und es gelingt ihm, euch durcheinander zu bringen. Es gelingt ihm Uneinigkeit und Streit, Ungeduld und Lieblosigkeit zu säen, wo meine Gegenwart solches verhindert. Er kann Verwirrung anrichten unter den Menschen, doch auch ihr könnet euch schützen davor. Ihr könnet ihm widerstehen. Ihr könnet ihm gebieten, dass er weiche von euch, wenn ihr nur immer mich euch zur Seite stehen lasset, wenn ihr mich rufet in Gedanken und euch immer meinem Schutz empfehlet. Dann lasse ich es wahrlich nicht zu, dass er euch bedränge, dann hindert ihn meine Gegenwart, sich euch zu nahen. Und bedenket, dass alles Ungute sein Einwirken ist. Bedenket, dass die Lieblosigkeit vor allem ihm das Tor öffnet, durch das er eingehen kann, und darum hütet euch vor jedem lieblosen Wort, vor lieblosen Gedanken und lieblosem Handeln. Denn diese sind sein Wirken und können euch zum Fall bringen. Und auf dass ihr seinen Versuchungen nicht erlieget, so betet. Und ihr werdet gestärkt werden und Widerstand leisten. Ihr werdet erkennen, dass allzeit meine Macht größer ist, dass meine Liebe immer bereit ist für euch und dass ich euch bewahre vor allen Angriffen eures Feindes, so ihr nur innig betet. Führe uns in der Versuchung. Amen.